dominant auf dem Markt. Und da haben wir auch drei Vertreter der Firma hier auf dem Tisch stehen. Ihr habt natürlich bedeutend mehr, aber wir haben uns jetzt quasi jetzt auf drei Produkte mal spezialisiert. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Produktnamen sagen, dann warten wir eine Sekunde, dass unsere Hörer zusammenzucken können und dann erzählen wir, glaube ich, was wir auf dem Tisch stehen haben, oder? Das ist eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Unsere Firma kennt tatsächlich kein Schwein, ist auch gar nicht beabsichtigt, da legen wir keinen Wert drauf, aber unsere Marke ist definitiv den meisten ein Begriff und zwar zeichnet sie sich aus durch einen markanten Rücken und einen roten Hut und ist auch sehr gut bekannt unter dem Namen Sierra Tequila. Haben sehr viele Menschen schon mal Erfahrungen mitgemacht. Ich nenne mich gerne auch mal Traumatherapeutin, ja, weil ich sehr viele Tequila-Traumata jeden Tag kurieren muss. Meistens relativ erfolgreich. Und wenn ich darf, würde ich heute gerne eine Lanze brechen. Natürlich irgendwo auch für mein Produkt, aber hauptsächlich eigentlich für die Kategorie Tequila, weil das hat die in Deutschland zumindest, glaube ich, immer noch ein bisschen nötig im Vergleich zu anderen Ländern wie in den USA. Genau, und wir haben drei Vertreter dieser wunderbaren Kategorie vor uns stehen. Soll ich schon mal erzählen? Ja, gerne. Das ist einmal der klassische rote Hut, den jeder aus dem Supermarkt kennt. Im Jargon würde man es einen Mixto-Tequila nennen. Mixto deswegen, weil er zum Teil nicht aus dem für Tequila ansonsten so wichtigen Rohstoff Agave besteht. Ganz kurz, Agaven sind sehr kapriziöse Pflanzen, die im Grunde eigentlich die Basis für jeden Tequila sind. Und bei einem Mixto Tequila muss der Rohstoff nur zu mindestens 51% verwendet werden. Die restlichen Zucker, die man braucht, um eine Fermentation und eben dann auch am Ende eine Destillation hervorzurufen, die dürfen aus anderen Zuckerquellen kommen. In unserem Fall ist es Zuckerrohr, mexikanischer Zuckerrohr, also durchaus ein hochwertiges Produkt, wenn man Rum mag, ja, weil Rum ist ja auch aus Zuckerrohr gemacht. Ne? Und wir haben da auch einen sehr hohen Zuckergehalt aus der Agave tatsächlich. 65% sind es mindestens, bis zu 75% sind es in anderen Jahren, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Genau, aber das zeichnet Mixto Tequila aus, dass er eben nicht zu 100% aus diesem sehr teuren Rohstoff Agave gemacht werden muss. Also Agaven sind einfach sehr schwer anzubauen, weil die bis zu 7 Jahre im einfachen Fall oder auch manchmal sogar 12 Jahre brauchen, damit sie überhaupt reif sind. Also im Vergleich zu so einem Gersten- oder Weizenkorn, was man für einen Gin oder für einen Wodka verwenden würde, einfach ein sehr volatiler Rohstoff. Genau, und dann haben wir vor uns den Sierra Antiguo Plata. Das ist unser Einsteiger-Tequila bei 100% Agave-Tequilas. Ja. Also zu 100% eben aus Agaven hergestellt, dadurch ein bisschen teurer, ein sehr schönes Produkt für sein Preissegment sowieso. Und dann haben wir aus unserer relativ neuen Super Premium Range Sierra Millenario noch eine ganz spezielle Besonderheit dabei, aber da erzähle ich nachher vielleicht ein bisschen drüber, was da eigentlich so genau speziell ist. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen uns drüber unterhalten. Sollen wir mal probieren und wie trinkt man Tequila richtig? Also, gutes Thema. Der Mexikaner sagt eigentlich bei Spirituosen, egal ob Mezcal oder Tequila, also alles, was Agavenspirituose ist, no lo tomas, lo besas. Das heißt, frei übersetzt, man kippt ihn nicht, man küsst ihn. Und wenn du bei der Partnerwahl nicht alles verkackt hast, dann lässt du dir beim Küssen in der Regel auch ein bisschen mehr Zeit, ne, und willst es nicht so schnell wie möglich hinter dich bringen. Und so sehen die Mexikaner das auch mit ihren geheiligten Agavenspirituosen. Also Agave ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff für die Mexikaner an sich. Die machen da nicht nur Schnaps draus, sondern tausende andere Sachen. Wird seit 20.000 Jahren kultiviert. Also es ist wirklich, es gehört zur DNA des Mexikaners, die Agave zu lieben. Ja? Diese sehr kapriziöse Pflanze. Deswegen würde ich euch jetzt bitten, ihr nehmt euch mal das Glas, macht mal so einen kleinen Tornado. Also für den Zuhörer, wir machen jetzt einfach so ein bisschen, wie nennt man das? Rollercoaster mit dem Glas, schwenken mit dem Glas. Lass einen Sauerstoff ran und bitte noch nicht gleich die Nase reinstecken. Okay, also Peter hat schon mal gleich einen Fehler gemacht. Nein, keine Fehler hier, aber wir wollen nicht gleich die Nase direkt nach dem Schwenken ins Glas stecken, weil dann erstmal die flüchtigen Alkohole aufsteigen und das ist das, was du genau nicht in der Nase haben willst. Das verätzt dir so ein bisschen die Geschmacks- oder Geruchsnerven in dem Sinne. Sondern wir lassen es kurz setzen und nehmen dann den ersten Zug Am besten mit beiden Nasenlöchern, denn die Nase performt den ganzen Tag über unterschiedlich. Das eine Nasenloch öffnet sich mal mehr, dann das andere, und manche Nasenlöcher funktionieren gar nicht. Mein linkes ist zum Beispiel völlig für den Arsch. Darf ich eigentlich fluchen? Ja, ja, klar. Okay, super. Also völlig. Genau. 80% des Geschmackssinns werden über die Nase dominiert, aber das wisst ihr ja eh. Und deswegen wollen wir erstmal den kleinen Geruchstest machen. Um den Sympathikus, also den Teil des Gehirns, darauf vorzubereiten, dass etwas kommt, was er eigentlich nicht wirklich da haben will. Also natürlich lieben wir alle Alkohol, aber machen wir uns nichts vor, es ist etwas, was eigentlich nicht in unseren Körper gehört. Korrekt, deswegen ja. Wollen wir ihn vorsichtig darauf vorbereiten, dran riechen. Ich würde euch auch bitten, den ersten puren Schluck erstmal zu ignorieren. Der ist wirklich nur dazu da, um den Mund auch vorzubereiten, die Geschmacksnerven vorzubereiten, zu öffnen und auch wiederum dem Sympathikus das Signal zu geben, hey, entspann dich, das tut jetzt kurz mal ein bisschen weh, aber gleich wird alles besser. Okay. Und beim zweiten, dritten Schluck fangen wir dann an, was zu testen. Okay. Also, Salut. Salut. Wann habt ihr das letzte Mal einen Tequila so verkostet? Heute schon. Ah, okay, scheiße. Okay, wir sind auf der Barmesse, genau. Blöde Frage. Also heute haben wir schon einige verkostet, aber ehrlich gesagt davor, letztes Jahr habe ich den ersten Tequila getrunken seit 15 Jahren. Okay, was war dein Eindruck da? Was war das für ein Tequila? Es war Padrasol. Padrasol? Padrasol. Padrasol, genau. Okay. Das war auch eher ein Zufallsfund, weil wir letztes Jahr ein Interview gemacht haben im Freibereich, weil natürlich das Wetter noch schöner war als dieses Jahr. Und da war zufälligerweise der Brand Ambassador, ist gerade an mir vorbeigelaufen und hatte ein kurzes Statement abgegeben und hat uns anschließend an seinen Stand eingeladen. Und ich habe schon zu Martin gesagt, Tequila, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt trinken kann, weil ich wirklich sehr, sehr negativ vorgeprägt war. Und wir haben dann wirklich da einmal durch die Palette durchgekostet und es war sehr, sehr lecker. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen es dieses Jahr auch als Fokusthema und haben also uns heute auch schon 2-3 Tequilas schon probiert. Wo waren wir denn heute schon? Über Altos. Genau, Altos haben wir angefangen. Dann waren wir bei, ach Gott, ich müsste jetzt, also wir haben heute schon ein paar durch. Altos war jedenfalls. Genau. Also Tequila und Mezcal haben wir heute schon beides probiert. Mezcal auch schon. Ja, den haben wir auch im Portfolio, aber ich glaube, das wird ein bisschen viel. Den lassen wir heute mal außen vor. Vielleicht machen wir nochmal sowas. Genau, richtig. Genau. Und das heißt, ihr habt hauptsächlich 100% Agave. Genau, heute 100% Agave, genau. Ich glaube so sehr an mein Produkt, dass ich euch trotzdem noch einen Mix so zu verköstigen gebe. Also was ist denn so euer erster Eindruck erstmal? Also mein erster Eindruck ist, nach wirklich 15 Jahren oder 16 Jahren dieses Produktes ist, ich habe es schlimmer in Erinnerung gehabt. Danke, das ist schon mal gut. Also, reicht mir schon. Und ich merke natürlich jetzt den Vergleich der anderen Tequilas, die ich heute schon getrunken habe, dass der Agavenanteil natürlich etwas geringer ist. Es wird aufgestockt mit welchem Zusatzalkohol? Mit Korn? Mexikanischer Zuckerrohr. Zuckerrohr. Also es ist okay. Im Grunde so, als würdest du vereinfacht ausgedrückten Rum noch mit reingießen. Okay, alles klar. Okay. Das schmeckt mal so ein bisschen, aber es ist... Ich bin relativ positiv, also ich hätte nicht gedacht, dass... Dafür, dass es ein Entry-Level-Tequila ist, genau. Und das ist eben auch dieses Trauma oder dieses Vorurteil, gegen das ich halt ankämpfen darf. Das heißt, ja, ich sage wirklich darf, weil ich eigentlich sehr dankbar bin dafür, dass die Leute so Ressentiments gegenüber der Marke haben, weil ich sonst keinen Job hätte. Sonst hätte ich keine Daseinsberechtigung. Ja. Insofern alles cool. Aber wir haben als Markteinführer 1981, davor gab es nicht wirklich commercially available Tequilas in Deutschland und Europa. Wir haben als Markteinführer natürlich den Vorteil und den Nachteil, dass wir als die großen Player wahrgenommen werden. Obwohl wir schon immer ein kleines Familienunternehmen waren, ich habe es euch im Vorgespräch vorhin erzählt, bei Sierra denken halt immer alle an so eine große multinationale Marke, so einen Konzern, wo irgendwie namenlose Menschen irgendwas aus irgendwelchen Industrieanlagen zapfen, und das ist halt einfach nicht der Fall. Wir haben einfach sehr erfolgreiches Marketing betrieben, aber der gesamte Sierra in 100 Märkten dieser Welt wird von weniger als 400 Leuten hergestellt. 200 davon sitzen in Hamburg und die machen auch noch 1000 andere Dinge außer Sierra Tequila. Und in der eigentlichen Distille, der Distillería Sierra Unidas in Guadalajara, sind es nochmal 200 Leute. Die sind für über, also den Output von für über 100 Märkten zuständig. Und es ist eine kleine, extrem mit Herzblut und familiärer Expertise geführtes Unternehmen. Und die Marke ist eben auch genau das. Und wir haben sehr erfolgreiches Marketing betrieben in den 80ern, was halt sehr stark auf Schockkultur ausgerichtet war. Aber es hat nichts eigentlich mit der DNA von Tequila und auch nicht mit der DNA der Herstellung und der Marke eigentlich zu tun. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Brand Ambassador vor allen Dingen Bartendern auf der ganzen Welt erzählen darf und ihnen erlebbar machen darf, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und vereinfacht ausgedrückt kann man wirklich sagen, überall da, wo wir es können, ohne jetzt irgendwie unseren Preis zu kompromittieren, natürlich sind wir mit Sierra mit dem roten, guten Entry-Level-Tequila, ohne diesen Preis zu kompromittieren, geben wir uns immer mehr Mühe, als wir eigentlich müssen, im Vergleich zu den sehr strengen Vorschriften, die Tequila an sich schon hat, aber auch zu Mitbewerbern. Genau. Wenn es euch interessiert, wenn wir noch Zeit haben, kann ich gerne ein paar Beispiele nennen, aber das ist so das, was ich so als roten Faden bei Sierra auf jeden Fall sehen kann. Und ein roter Faden, ich weiß nicht, wollen wir den nächsten Tequila-Pikachu kosten? Das sind jetzt die gleichen Agaven, die wir auch in dem roten Hut drin haben, also von der Qualität her, von der Höhenlage, vom Terroir her, die gleichen Agaven, nur eben zu 100% im Sierra Antiguo Plata. Der ist noch relativ unbekannt für den Endkonsumenten wahrscheinlich. Der wird hauptsächlich im sogenannten On-Trade verwendet, also alles, was Gastronomie ist, Clubs, Bars, Hotellerie und so. Okay. Aber wie gesagt, gleiche Agave, nur eben zu 100%. Und wie ich finde, ein wirklich sehr, sehr feiner Stoff, der dieses Jahr auch zweimal von der Mixology in Blind Tastings als Platz 1 und Platz 2 ausgezeichnet wurde, zum Purtrinken und zum Mixen in Margaritas. Also, Salut. Salut. Ich glaube, er hat schon relativ viel geatmet jetzt. Genau. Wir sitzen jetzt hier schon Weilchen. Haben wir den kleinen Tornado im Glas. Man kann auch manchmal so neckisch ein bisschen übers Glas pusten, dann verflüchtigen sich die Alkohole doch ein bisschen schneller, die man nicht haben möchte. Und da haben wir schon deutlich mehr Agaven nach. Ja, merkt man schon. Es ist bedeutend in der Nase, bedeutend mehr Agavenaroma. Der riecht auch ein bisschen öliger. Ja, definitiv. Also, es macht so ein bisschen, also definitiv von der Struktur her und vom Geruch dichter, aber auch delikater. Also die Agavennote ist nicht so breit im Geruch, sondern eher sehr dezent. Aber dennoch verbreitet sie ein schönes Aroma. Sag dir auch gleich, wenn du probiert hast, woran das liegen könnte. Oh ja. Der kann was, oder? Oh ja. Das ist aber auch sehr angenehm auf der Zunge. Und im Abgang ist er super mild. Im Abgang merkt man auf jeden Fall noch eine gewisse Dichte am Ende der Zunge und einen sehr, sehr schönen, leichten Alkoholabgang. Also ich glaube, der hat auch 40%. Genau. Aber er schmeckt nicht so alkoholisch. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Und auch langanhaltend. Also ich merke es immer noch im Mundraum. Ist nur noch die Agavennote definitiv noch präsent. Es gibt 2 bis 3 Dinge, die unser Master Distiller, Rodolfo González González, besonders gut kann. Erstens mal ist er sehr gut darin, Alkohol einzubinden, ja, in unsere Spirituosen. Das merkt man, ja. Also ihr werdet es gleich bei der letzten Kategorie sehen, beim Sierra Millenario Fumado, der hat 41,5% und ist trotzdem auch nicht sprittig. Also ja, er kann sehr gut Alkohol, der Aromenträger natürlich, ja, einbinden, ohne dass eben die Sprittigkeit in den Vordergrund tritt. Das ist seine Expertise. Andere Expertise ist die Qualität der Agaven. Wir verwenden, egal ob für den roten Hut oder für die anderen Sorten, nur Hochlandagaven. Es ist analog zu Wein. So, je höher man in den Berghängen geht, desto mehr müssen die Pflanzen arbeiten, um überleben zu können. Also sind sehr vielen Stressoren ausgesetzt. Es ist ein sehr harsches Terroir. Ja. Agaven gehören zu den wenigen Pflanzen neben Trauben, Cannabis, Kakao, Kaffee. Die lustigen Pflanzen. Ja. Zu denen, die überhaupt ein Terroir, zumal nach einer Destillation, zeigen können. So, und deswegen sind wir der Meinung, dass dieses Terroir eben so eine große Rolle spielt. Und alle unsere Agaven sind eben nur aus dem Hochland. Die brauchen länger, um reif zu werden, brauchen mehr Pflege. Und werden aber dadurch, ähnlich wie bei Riesling-Trauben, komplexer. Ja. Wisst ihr vielleicht nur, dass gerade bei deutschem Riesling, der ja zum Beispiel, also ein Beispiel für das Terroir wäre der große Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur. Genau. Dass das eben ein Stressor ist, der die Komplexität der Zucker und des Aromas erhöht. Und das ist bei Agaven genauso. Und da wir nur Hochland-Agaven haben, haben wir so eine extreme Fruchtigkeit in unseren Agaven. Und das ist egal, ob du den probierst oder den, also alle drei Sorten, sorry für den Zuhörer, wirst du diese Fruchtigkeit herausschmecken. Ja. Das ist so unser roter Faden. Bei dem Sierra Millenari Pomado, den wir als nächstes probieren werden, ist das sogar noch auf die Spitze getrieben. Da haben wir nur sowas, was wir intern Grand Cru Agaven nennen würden. Also wirklich aus den absoluten Höhenlagen, extremstes Wetter, sehr viel Wegfall auch. Ja. Und die brauchen bis zu 12 Jahre und nehmen dadurch einfach wesentlich mehr Energie auch von der Natur mit auf. Und das schmeckt man am Ende raus. Okay. So, das ist, diese Fruchtigkeit ist etwas, was alle unsere Sierras auszeichnen, und die wird nochmal unterstrichen durch unsere speziellen Hefen. Bei unseren Hefen ist das Besondere, dass wir eine ehemals wilde Hefe verwenden, also spontane Fermentation ist vielleicht etwas, was der Zuhörer aus dem Craft-Beer-Kontext kennt. Genau. Bei kommerziell hergestellten Spirituosen hast du in aller Regel eine kommerzielle Brauerhefe auch. Wir haben uns sehr früh dagegen entschieden. Rodolfo, unser Maestro Tequiliero, hat mit den wilden Hefen in seiner Hacienda rumgespielt und irgendwann eine gefunden, die er zärtlich seine Ananashefe nennt, weil die einen sehr fruchtigen Tequila-Produkt hervorruft. Ja. Und die wird seitdem isoliert und reproduziert und seit 30 Jahren eben für unseren Sierra verwendet. Eben weil sie diese Fruchtigkeit so unterstreicht. Also das ist auch etwas sehr Spezielles. In allen Produkten? In allen Produkten. Okay. Genau. Wir verwenden auch bei allen Produkten, würde man auch nicht glauben bei Sierra, einen Copperpot Still, also eine Kupferdestillation. Kupfer, ja. Genau. Gut, ihr habt also jetzt die 100% Agave Plata probiert. Und jetzt gehen wir über zu dem absoluten Top-Top-Top-Produkt, würde ich sagen. Und zwar haben wir in dem Fall einen Blanco Tequila aus unseren, wie gesagt, Grand Cru Agaven. Nur in dem Fall ist er auch noch geräuchert. Geräuchert, smoked. Ein Smoked Tequila, ein Fumado Tequila. Wir waren die Ersten auf dem Markt damit 2016, haben mittlerweile ein paar Nachahmer. Eine Kategorie, die vom CRT, dem Consejo Regulador del Tequila, extra für uns kreiert wurde. Das ist so die Behörde zur Einhaltung des Tequilas. Genau, in Mexiko, das wissen wir ja schon, klar. Das wisst ihr schon, genau. Weiß der Zuhörer das auch? Das weiß er, glaube ich, nicht, nein. Aber das weiß er noch nicht, okay. Also in Mexiko ist ja alles eher so ein bisschen chaotisch. Genau. Weil wenn die Mexikaner das mit einer Sache ernst nehmen, dann ist es Tequila. Genau. Deswegen gibt es eine Behörde, die so richtig hardcore darauf achtet, dass alles genauso eingehalten wird, wie es mal irgendwann festgelegt wurde. Und bei denen muss man alles anerkennen lassen und genehmigen lassen. Und das war im Falle dieser Kategorie geräucherte Tequila auch so. Wenn der Zuhörer sich schon mal ein bisschen mit Mezcal auseinandergesetzt hat, das ist so quasi der Urgroßvater des Tequila oder Urgroßvater, dann weiß man, dass die Agaven für Mezcal direkt im Feuer gegart werden, könnte man so sagen. Das heißt, sie haben einen direkten Kontakt mit den Elementen, mit Stein, Holz, Feuer, Rauch, was auch immer. Und im Falle dieses Fumado haben wir uns eher für einen Prozess entschieden, der analog ist zum Malzen oder zum Torfen eher bei Single Malts, Single Malt Whiskys. Das heißt also, wir räuchern die Agaven nur über den Rauch. Die haben keinen Kontakt zu dem eigentlichen Feuer. Und dadurch entsteht ein sehr floraler, subtiler Rauchcharakter. Aber ich will gar nicht zu viel sagen. Probiert ihn einfach mal. Salut. Ich habe wahrscheinlich eh schon zu viel geredet. Salut. Also in der Nase merke ich es jetzt nicht so stark. Also ich merke so einen Unterton, den ich nicht zu... Also wenn ich jetzt weiß, dass es Rauch, könnte ich mir einbilden, dass ich es raus rieche, aber wüsste ich jetzt nicht, dass er geräuchert wäre, würde ich sagen, ist da ein Fehlton drin. Das wäre erstmal so. Jetzt probiere ich mal. Oh ja. Oh ja. Also man merkt, auf der Zunge tut sich nach dem ersten Hauptgeschmack der Agave so ein ganz leichtes Raucharoma verteilen. Es ist nicht sehr extrem, aber es ist präsent und es ist da. Man spürt also eine leichte Rauchnote. Der Alkohol ist ja sehr schön eingebunden, es ist sehr mild. Und er ist bedeutend komplexer natürlich dadurch als der vorgehende. Und auch milder, obwohl er, glaube ich, mehr Alkohol hat, oder? Genau, 41,5%. Ja. Ja. Okay. Also das schmeckt man wirklich nicht, dass der höher alkoholisch hat. Wir hatten heute einen getrunken, da war der Unterschied zwischen 50 und 51 deutlich spür- und schmeckbar. 1%. Jetzt haben wir hier quasi 1,5% Unterschied. Hier ist es kaum merkbar. Also merkbar. Dann, ja. Der hat für mich, also ich muss dazu sagen, für den Zuhörer, diese Range unserer Sierra Millenarios hat 6 verschiedene Sorten, natürlich auch ein Blanco Tequila, also die Benchmark jedes Tequilas, ungelagert. muss ich sagen, dass ich diesen Fumado Tequila mittlerweile lieber trinke als puren Tequila, als den normalen Blanco. Der ist auch super, ja. Aber der hat für mich einfach nochmal so einen ganz speziellen Charakter durch dieses Mesquite-Holz, was wir zum Räuchern verwenden. Mesquite ist ein Baum, der im gesamten mittelamerikanischen Raum relativ häufig vorkommt. Mhm. Mexikanische Eiche ist noch mit drin, also mehr oder weniger so die zwei dominanten Bäume da in der Gegend. Und die werden eben zum Räuchern verwendet. Und was mir als ehemaligen Bartender halt am Anfang so ein bisschen aufgestoßen ist, bevor ich das Produkt probiert hatte, als es nur hieß, wir kriegen das, war so dieses so, okay, wozu brauchen wir das eigentlich? Ja. Weil es gibt auch Mezcal, der ist auch geräuchert. Bis ich es dann probiert habe und verstanden habe, dass es gar kein Mezcal sein will. Es ist ein komplett anderes Produkt, weil die, also lieber Zuhörer, wer schon mal ein Mezcal probiert hat, der weiß, diese Rauchigkeit, die beißt einen in die Zunge, ist manchmal sogar ein bisschen so, als würde man so Garagenboden ablecken. Also sehr dominante Rauchigkeit, was aber auch sehr geil sein kann. Aber hier ist die Rauchigkeit ganz anders. Sie schleicht sich von hinten am genau, Gaumen, genau. Würde ich sagen. Es ist definitiv dezenter, das stimmt. Und es macht das Produkt sehr rund. Und das ist halt ein schöner Sipping-Tequila, den ich dann irgendwie schön mal abends im Glas trinken kann. Definitiv. Genau. Also schön viel das Glas küssen. Sehr viel küssen, bitte. Damit übrigens eine Tommy's Margarita. Ist euch das ein Begriff, Tommy's Margarita? Nee. Als in den frühen 90ern das Thema Tequila in den USA immer präsenter wurde, also klar, USA ist natürlich eh der Hauptmarkt für alles, was Tequila ist, aber auch damals haben die angefangen, mehr Wert auf die pure Agave, den 100% Agave-Tequila Wert zu legen. Da gab es einen Bartender, den Julio Bermejo, in einer Bar in, ich glaube, San Francisco ist die Tommy's Bar, der gesagt hat, okay, wenn wir schon einen tollen 100% Agave-Tequila haben, dann möchte ich den nicht auch noch mit einem Cointreau oder Triple Sec oder so erschlagen. Ja, genau, du triffst es genau. Sondern ich möchte dieses Agavenaroma noch mehr hervorheben. Und er hat angefangen, als Süßungsmittel Agavendicksaft zu verwenden, Agavensirup. Genau, das ist also wirklich ein super simpler Drink, einfach nur ein Tequila oder Mezcal, Agavendicksaft, bisschen Limettensaft und vielleicht noch ein bisschen Salz mit in den Drink oder einen halben Glas Glas an. Und genau das ist etwas, was dieses Agavenaroma, aber in dem Fall auch das Raucharoma perfekt hervorhebt. Also mein Perfect Surf für einen Fumado Tequila ist eigentlich eine ganz klassische Tommy's Margarita. Drei Zutaten, Produkt im Vordergrund, Terroir im Vordergrund und dieses ganz subtile Raucharoma halt nochmal hervorzukitzeln. Wie kommt diese Kombination zwischen Tequila und Salz denn zustande? Was ist das da? Warum ist das so passiert? Hat verschiedene Gründe. Also erstens mal musst du dir das ja so vorstellen, die meisten Menschen in Mexiko sind jetzt nicht so besonders reich, sondern die gehen meistens einer körperlichen Tätigkeit nach. Und es ist in den meisten Regionen Mexikos auch sehr heiß. Das heißt, die Leute schwitzen sehr viel und verlieren Elektrolyte. Und um diese aufzufüllen, fügt man sich eigentlich ständig irgendwie Limettensaft und Salz in irgendeiner Form zu. Ist einfach die beste Elektrolytkombi, ob das jetzt beim Essen ist oder beim Trinken oder einfach so. Das heißt also, eigentlich in jedem Essen oder in jedem Getränk ist Limette Salz vorhanden. Ganz klassischer Cocktail in Anführungszeichen in Mexiko ist eine Chelada, Bier mit Limette und Salz. So. Und deswegen war diese Kombination mit Tequila auch immer schon irgendwo logisch. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie die das eigentlich in Mexiko konsumiert haben. Ich sage jetzt mal so, meine mittlerweile verstorbene Chefin Jutta, die hat das schon ganz clever eingesetzt, dieses Ding mit Salz und Zitrone. Dazu muss man sagen, in Mexiko gibt es gar keine Zitronen. Aber damals gab es in Deutschland keine Limetten, also musste man sich irgendwo drauf einigen. Also diese beiden Elemente, Salz und Zitrone, die haben schon irgendwo eine Berechtigung. Aber ich sage es euch halt ganz, ganz klar, in Mexiko würde man halt keine Zitrone nehmen und kein rieselfähiges Jodsalz. Ne? Ja, ja. So. Aber es macht schon irgendwo Sinn. Du hast diese beiden Elemente überall und gerade auch bei Mezcal hast du eine ähnliche Darreichungsform. Mezcal natürlich als der Ursprung des ganzen, der ganzen Kategorie Agavenspirituose. Dann nimmst du traditionell zum Beispiel sowas wie eine Grapefruitscheibe oder so und machst da Sal de Gusano drauf. Mhm. Sal de Gusano ist ein Madensalz. Das ist ein Salz oder eine Salzmischung vielmehr mit Chili und geräucherter, getrockneter Made, die zermahlen wird. Und diese Maden sind eigentlich so ganz typisch für die mexikanische Kultur und auch den mexikanischen Humor, der sehr makaber ist. Man kann sich so vorstellen, eine Kultur, die so viel Leid ertragen muss, Conquistadores, Bürgerkriege, Drogenkriege, Erdbeben, Tornados, also ein Land, was ständig gebeutelt ist, hat ein bisschen so einen makaberen und So ein Galgenhumor so ein bisschen, ja? Ein bisschen Galgenhumor, ja. Genau, das trifft es sehr gut. Und auch diese Mentalität, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ein ganz schlimmer Feind der Agave ist die Gusanomade, die sich in die Agaven reinfrisst. Und der Mexikaner an sich sagt sich halt so, okay, kleine Made, bevor du meine Agave auffressen kannst, sammle ich dich ein und bring dich um und trink dich und fress dich mit dem Schnaps, den du mir nehmen wolltest. Okay. So kam wahrscheinlich irgendwo diese Tradition zustande. Ja, das muss man aber auch sagen, dass die Mexikaner eben aus Kostengründen auch sehr viele Insekten so essen. Ja. Gerade im Bundesstaat Oaxaca, wo Mezcal meistens herkommt. Daher kommt diese Tradition mit dem Madensalz auf der Frucht. Okay, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist sehr interessant, ja. Sehr gute Anekdote. Ja, ich sippe jetzt nochmal, weil es wirklich doch sehr außergewöhnlich ist. Das freut mich sehr. Ja, auch im zweiten Schluck muss ich sagen, jetzt merke ich ein bisschen mehr den Alkohol. Vielleicht, weil ich mich auch am Anfang nicht so drauf konzentriert habe, aber jetzt merke ich es. Aber dennoch nach wie vor das Raucharoma und die Milde der Agave ist nach wie vor präsent. Sehr schön. Ein sehr schöner Sipping-Tequila. Salut. Ja, dann Salut. Brauchen wir noch ein Schlusswort? Ja, brauchen wir noch ein Schlusswort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Also jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel über Sierra Tequila kennengelernt. Dass es nicht nur die schlimme Erinnerung aus den 90ern gibt, sondern auch, dass das Produkt bedeutend mehr ist und auch mehr kann. Dass man sich, glaube ich, auch an Sierra-Produkte der anderen Liga auch problemlos rantrauen kann. Also wir haben jetzt, glaube ich, das Ernstschicks-Level, dann Midrange und jetzt quasi High-End. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal sagen, Preisgefüge so einfach nur aus dem Gefühl raus, was das so ist. Also ich hatte es ja zu Anfang schon gesagt, ich würde eigentlich am liebsten nicht nur eine Lanze für Sierra, sondern für Tequilas im Allgemeinen brechen. Und ich würde allen Zuhörern mal raten, dass sie in den Supermarkt gehen und sich mal so ein Schnapsregal einfach mal wirklich anschauen. Ja. Weil die meisten denken halt, oder wenn ich Schulung mache und die Leute frage, was glaubt ihr, was kostet eine Flasche Wodka, was kostet eine Flasche Tequila, denken die Leute immer, Wodka wäre teurer als Tequila. Okay. Das ist halt Quatsch. Du kriegst eigentlich keinen vernünftigen Tequila unter 13, 14 Euro. Okay. Flasche Wodka kriegt man deutlich günstiger. Ja, das wissen wir alle. Eben weil der Rohstoff so teuer ist. Und selbst beim Sierra Tequila Standard sind wir bei Aktionspreisen, muss ich das immer sagen, immer so um die 13 Euro. Okay. Normaler, regulärer Preis wäre 15 Euro um den Dreh. Ja, klar. Der Sierra Antiguo Plata ist so zwischen 17 und 19 Euro, okay. Also gar nicht so viel teurer. Machen wir aber auch bewusst, weil wir diese Kategorie einfach den Leuten näher bringen wollen. Die Millenario-Kategorie, also unsere Super Premium Range, geht bei 28, 30 Euro los und geht bis 65 Euro hoch. Der Fumado, den wir gerade probiert haben, ist so zwischen 40 und 45. Okay, verstehe. Ja, ist einfach einen ganz guten Überblick zu bekommen, was da so hinten dran steht. Ja, dann recht vielen Dank. Super gerne. Und auf einen guten Tequila. Salut. Auf die Agave. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch gemerkt, dass die Frau hat richtig Ahnung und kann auch das ganz toll erzählen und ganz toll beschreiben, was wir da vor Ort getan haben. Also da nochmal Hut ab, hat uns extrem gut gefallen. Ja. Ja, also wir sind natürlich dann noch bei anderen gewesen, wo wir nicht immer Interviews gemacht haben, also zum Beispiel an dem Stand, wo wir diese nachhaltige Sache da hatten. Ich hätte auch gerne ein Interview gemacht, nur das war jetzt schon irgendwie am letzten Tag und hatten da sehr viele andere Termine und wir konnten das nicht mehr unterbringen und der war auch gestresst und dazu kam, dass es auch noch an einer Stelle war, an der es auch an der man nicht gut innehalten konnte. Das war bestimmt so ein Gang. Durchgangsstelle, ja. Also ich muss sagen, bei Sierra, also bei Barco war es ja auch eigentlich nicht besser, weil wir standen, die hatten einen relativ großen Stand. Die hatten einen großen Stand, da waren wir immerhin am Stand. Ja. Also da konnte man uns jetzt nicht wegschieben. Ja, das aber stimmt. Wenn du halt mitten im Gang stehst und dann will dann plötzlich irgendwie, war ja auch der letzte Tag, jemand mit so einem Gläserwagen durch oder auch ein Kamerateam oder so, ja, dann musst du halt die Aufnahme unterbrechen. Ja. Das ist ja auch doof. Das stimmt, also, aber ich bin auch total wieder fasziniert, gerade bei Barco, da war ja hinter uns waren ja drei Bartender am Werkeln und wir standen an einem von acht Tischen, also da war ja

Gesprächigkeit und das eben auch, ja, dass man eben auch das mit dem Marketing so ein bisschen locker beherrscht. Mhm. Also es ist schon, also hört euch das einfach an, dann ist das klar. Genau. Dann würde ich sagen, Jesus, Ton ab. Hi, we're here with Jesus Hernandez from Altos. And yeah, who are you? Thank you, Martin. Yes, my name is Jesus Hernandez. I work for the global team called House of Tequila within the Pernod Ricard Group. So under House of Tequila, we take care of the entire agave portfolio, which includes Altos 100% agave tequila and Del Maguey mezcal, which is coming from both coming from Mexico, obviously. Mm-hmm. So what I do personally within the team is take care of a branch of marketing called advocacy. So essentially, I take care of the global ambassador team. So all the ambassadors that we have all over the world representing our brands, I oversee the work they do and occasionally go out to events with them to see how they're doing. And then I also take care of this bartender program, bartender education program that we call Tahona Society. So Tahona Society essentially is an educational program or a competition nowadays. So this competition used to be cocktail competition, which is very common in the industry to have cocktail competitions to engage with bartenders. So we used to do that, but we figured that it was getting saturated. So we had to do something different to kind of stand out. So what we did was we changed the concept, and now instead of bartenders competing to just for making drinks, now they compete by pitching to judges or sharks, as we like to call them, sustainable bar ideas. So they will pitch their business idea that is industry related to these group of sharks, and they compete to win $50,000 to develop their project. So it's something that really incentivizes, obviously, bartenders, because with that kind of money, you can make almost anything happen. Yeah. So that motivates a lot, and it engages with bartenders in a different way, because, I mean, at the end of the day, you know, making cocktails is great for the industry, you know, everybody loves them, but we need to do something that actually makes a difference, and that also relates to how Altos specifically is sustainable and socially responsible. So this is how we try to give back to the industry or the community and try to make it better. So between brand ambassadors and Tahona Society, that's how I keep most of my time busy. Well, that's quite a big portfolio, and we could make a podcast on every aspect of it. We could. But let's come to the product, and perhaps you can explain to our listeners what tequila is and what's the difference between tequila and mezcal. Yep, so tequila is indigenous, it's an indigenous spirit from Mexico. So actually the word tequila is government property, which means that in order to call your product tequila, you need to follow a set of rules. So these set of rules define the way you make it, and tequila has to be made in Mexico and a specific region in Mexico within denomination of origin. So just like there is with champagne or Scotch whiskey, there is a specific region in Mexico where you can make tequila. And same with mezcal, has its own denomination of origin. So I think the first difference is denomination of origin. They have one for each. And they have different areas within Mexico where you can make each of them. For example, one of the other main differences is the raw material. So the plants or the agave plants that can be used for making tequila is only one, which is blue agave Weber. And the ones that you can use for making mezcal is a large variety of over 30 types of agaves that you can use in combination or just single-handled one of them for each product. So that, for me, is the main difference between the both. Yeah. Oh, that's interesting. So on the bottle of Altos, which you can see here, there's your name. Yeah, so, that's an important part I didn't mention. So, my father is the reason why I'm in the industry today. So he was brought over by a company called Seagram's back then, which was one of the biggest liquor companies about 20 years ago. So he was brought over. I lived in California. I was born there. Moved to Mexico when I was about 6 years old because my father was brought by Seagram's to build a tequila distillery and to start making tequila. So he became a part of the team, and he eventually became the director of production, and sometime after that became maestro tequilero for all brands being made at that distillery. Many years later, I came around and I began in marketing. So my father is really good at making tequila. I'm better at selling and drinking it. so that's the name of your father, then? That is, yes. That explains it. Yes. Well, we can try the product now. Yes, we can. So right now we have two expressions trying here at BCB. So we have Blanco, Altos Blanco, which is the one with clear color. So this is unaged, doesn't touch the barrels, so straight after the second distillation, it goes into filtration, dilution, and bottling. So this is what we have here on the left. If you care to try maybe a bit, I think the first notes that you'll get is citrusy, it's herbal, and fresh in general. So we tried to make a tequila that is easy to sip, at the same time that it is great for cocktails with enough intensity for it to be blendable with other ingredients and not be lost within a cocktail. So for me, it's the perfect versatile tequila in both worlds. And we try to make it as smooth, as easy to drink as possible. It's not flat. It has a lot of flavor, but it's not hard to drink, which is what we tried to do. Yeah, it's clear and paper white. And yeah, it's... Tequila drinkers, the Blanco will always be the to go because it's the purest expression of what tequila in the production process really reflects. Yeah. And on the other hand, we have the reposado. So according to all these set of rules that you need to follow for making tequila, reposados need to be in a barrel for at least, well, not a barrel actually, but just a wooden container for at least 2 months. So in the case of Alto Reposado, we keep it there for a bit longer, about 5 months, just to give it a little bit more of the touches of wood, vanilla, and maybe a touch of cinnamon. So if you'd like to try this, first things you'll get is a bit of vanilla. You can tell it's a little bit more mellow. So for the non-tequila drinkers, I advise that this is, I guess, your entry-level tequila because it's a lot easier to assimilate maybe if you're a whiskey drinker or you're accustomed to drinking something else. So this for me is more of a sipping tequila because I like to enjoy it maybe after a meal. I like both, obviously, but it's just maybe different occasions. And you can also make actually really good cocktails with the reposado. Yeah, but I think you can drink it alone. Oh, for sure. So part of what we're trying to do with... round taste. Part of what we're trying to do with Category and Altos as a brand is to simply kind of change perspective of what tequila used to be back in the days where people perceive tequila as something cheap that you shoot and then you have to do a lime and a salt to get the flavor out of your palate because it was too bad. So, I mean, nowadays tequila is comparable with any other spirit in the world and it's super high quality. So I think that Altos is trying to change that perception in the world of the Category. So... I think Father did a good job, I think. Yeah, that's for sure. Yeah, and how do you like the BCB? BCB has been amazing. This is my first time in BCB in Berlin. I think that it is it's a great exposition. I think it's the biggest in the world, I think. So, I mean, all brands are here. I think it's great for public relations and for interchanging contacts with everybody else from the industry, which is always good. Showcasing the product, you know, a lot of people who come here already are friends, but it's important to, you know, keep the top of mind of all these people who are our friends, because occasionally we won't engage with them as much as we'd like to, so this is a good occasion for that, and, you know, just, we call it family, you know, everybody who comes in here is family, so, and we like to welcome everybody, even if it's competitors, you know, if we have our friends at Fortaleza, for example, around the corner, they come over every now and again, and we go over to them, you know, it's all just part of a big tequila family, and I really like it, yeah. Well, thank you very much. Well, thank you. Zurück sind wir. Ja. Tolle Produkte, wir haben alle probiert. Auch ein Cocktail hat er uns gemacht, gell? Ja, war auch sehr lecker. Sein mexikanischer Kompagnon. Mit dieser Limonade. Genau. Die speziell eben für das Mixen für Tequila geeignet ist und die eben dann auch noch so eine rosa Farbe hat. Das sah auch super aus. Also das ist einfach, da kommt eben alles zusammen. Geschmack und Aussehen, alles ist schon gut. Das war super für die Barszene, gell? Das war so ein Grapefruit. Ja, Grapefruit, deshalb diese rosa Farbe. Und auch irgendwie mit natürlichen natürlichen Stoffen. Das war, ich weiß nicht, was für ein Brand das war von der Limonade. Ja, das kam irgendwie ganz woanders her. Ja, ja, das war, ich hatte auch gedacht, dass es irgendwie aus Mexiko ist oder irgendwas. Aber war es nicht. Es war irgendwo anders her. Aber passte wirklich sehr gut dazu. Es war, Die Limonade an sich war schon, ja, schon lecker. Wir hatten ja dann noch echte mexikanische Limonaden später probiert. Die haben mir eigentlich alle nicht geschmeckt. Mexiko-Cola fand ich super. Die Cola, ja genau. Die Cola war gut, aber die anderen waren, also diese Fruchtlimonaden fand ich alle zu süß. Also der Zuckeranteil so. Ja, sehr hoch, ja. Und hier war das jetzt nicht so. Also jedenfalls nicht vom Eindruck her. Also genau.

das ist die Sorte davon. Und das kommt aus Oaxaca. Und den Unterschied ist einfach die Sorte natürlich, die Agavensorte, was andere Noten ergibt. Mezcal wird natürlich jetzt schon sehr groß im Trend, nicht nur in Mexiko, sondern auch weltweit, so wie wir das mitbekommen haben. Auch in Deutschland ist es auch ein Riesentrend. Es hat eine rauchige Note, die sehr angenehm für viele Leute ist, trotzdem auch einen sehr eigenen Charakter mit diesen süßen Noten nach Agaven, die auch so sehr frisch und herb sind. Auch kräuterig manchmal und es hat diese vor allem diese angenehme Note. Mhm. Habt ihr ein bisschen dabei, ja? Ja. Ja. Also man merkt das, also es schmeckt wirklich rauchig. Ja. Und das bleibt auch. Das ist eigentlich ein Geschmack, der sehr nachhaltig ist. Genau, die Dickflüssigkeit ist, man erzeugt das natürlich durch sehr traditionelle Verfahren, die ist nur, wie es immer noch in Mexiko gemacht wird. Die meisten, oder die größte Mezcal-Industrie, das ist sehr wichtig. Also hier steht artesanal. Mhm. Und es gibt drei Sorten davon, also drei Verfahren, um Mezcal zu produzieren. Der erste wäre dann ancestral. Und das ist wirklich alles per Hand, so praktisch keine Maschinen. Es wird nicht industriell geplant. Die Agavensorten werden nur ausgepflückt, also je nach Größe, in einem bestimmten Ort. Und dann kommt der Artesanal. Artesanal ist immer noch sehr so Handcraft-Mezcal. Es ist einfach, zum Beispiel, das wird die Mühle, ist so eine ägyptische Mühle, namens Taona auf Spanisch. Dann wird es zweimal destilliert in Kupfer-Distiller. Es wird natürlich, das hier zum Beispiel ist 43%, aber ihr merkt auch, die Flüssigkeit kommt nur natürlich von den Herzen von Mezcal. Man sagt, der Mezcal hat Herzen, Köpfe und Teile. Und es wird, also ein guter Mezcal wird ausschließlich aus circa 70-80% nur den Herzen produziert. Also das heißt, die beste Alkohol, die es gibt. Ja? Mhm. Und so wird es uns erzeugt. Diese Sorte, Espadín, ist eigentlich sozusagen ein Cousin von der Agave, woher der Tequila herkommt. Und das ist der am ökonomischsten, im Sinne von, man kann viel erzeugen, in wenig Zeit ganz viel Saft sozusagen oder ganz viel Honig davon erzeugen, in die geringste Zeit und mit dem geringsten Raum. Nicht wie bei anderen, wie zum Beispiel, es gibt der Tobalá-Sorte. Das ist eine sehr kleine Agavensorte, das wächst in 12 Jahren und es ergibt dir circa maximal 80 Liter von einem fertigen Mezcal. Das hier, wir reden von, manche ergeben sogar 400 Liter von Destillat und es wächst in 8-10 Jahren. Und natürlich werden die alle ausgewählt, das ist nicht wie in der Tequila-Industrie, wo es einfach alles auf einer Reihe steht und man sagt, okay, von hier bis da, alles abpflücken, dann destillieren, sondern jeder wählt einfach den Agave aus, wenn es wirklich reif ist und man führt nichts dazu wie Zucker oder wie was auch immer. Es ist nur einfach pures, reines Destillat. Was ist denn die dritte Herstellungsart? Also wir haben jetzt gehört, ancestral, artesanal und das ist dann industrial. Industrial, ja. Industrial wäre dann, das weiß jeder, was es ist. Ja, okay. Ja. Ich soll davon gar nicht reden. Mhm. Und ja, wir kommen jetzt nach Deutschland. Wir haben einen sehr wettbewerbsfähigen Preis. Unser Ziel ist, ein Mezcal zu, ein guter Mezcal ist, sowohl zu mischen als auch um pur zu trinken, so ein Sipping-Mezcal. Um diese Qualität zu erzeugen, wir arbeiten in der Industrie selber in Mexiko auch mit alle möglichen Destillate. Wir haben alle Spirituosen, die es in Mexiko gibt. So, es gibt nicht nur Mezcal, es gibt auch nicht nur Tequila, es gibt auch Raisilla, Bacanora, Sotol und ganz, ganz viele andere. Und wir repräsentieren die alle. Wir haben uns immer auf mexikanische Produkte konzentriert und jetzt ist unser erstes Produkt. Also das heißt, wir wissen schon im Voraus natürlich, was der ganze Markt braucht, im Thema von ständiger Qualität, ein guter Preis, wie man das kriegt, wie man das erzeugt, woher man das kriegen kann, ohne